Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Sender Kombinat in Hamburg, dem FSK, auf 93,0 Megahertz, glaube ich immer, und auch auf Kabel und wie immer ebenso im Livestream. Und diese Sendung werdet ihr auch nachhören können bei Freie Radios, wie alle unsere anderen Sendungen eigentlich auch. Genau, hier ist Recycling im FSK. Heute mit folgendem Thema: Wir wollen uns mit der AfD und FPÖ auseinandersetzen und diskutieren nach den Wahlen, was das für politische Konsequenzen hat, wo die Unterschiede der Parteien liegen mögen, wo die Gemeinsamkeiten sind und was quasi eine für Politik in Deutschland aus der FPÖ zu lernen ist oder eben umgekehrt auch. Dafür haben wir wieder hervorragende Gäste neben meine Mitmoderatoren. Könnt ihr mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Auch Lothar, deinen Nachnamen habe ich leider vergessen. Lothar Galo Bergemann. Schön, dass du da bist. Vielleicht für die Zuschauer, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, wer du bist, was so deine Arbeitsschwerpunkte, Interessen sind und ja. Okay. Ja, ich komme aus Stuttgart. Ich bin Mensch sei Dank jetzt Rentner, muss nicht mehr arbeiten. Habe lange in der Krankenpflege gearbeitet und war die Hälfte meines Lebens auch Funktionär, vorwiegend als Personalrat, freigestellter Personalrat in zwei Großkliniken. Habe also sehr viel Gewerkschaftsarbeit gemacht. Habe meine Geschichte der linken Irrungen und Wirrungen. Ich sage immer, wenigstens unter den 68ern bin ich noch einer von den Jüngsten. Ich war damals 15. Jetzt habe ich euch verraten, wie alt ich bin. Und und musste auch dazulernen aus Fehlern, die ich auch gemacht habe. Hoffe, ich habe was dazugelernt und versuche jetzt, nachdem ich endlich nicht mehr arbeiten muss, meine Zeit zu nutzen, zu reflektieren und vielleicht auch ein paar Erfahrungen weiterzugeben. Ich schreibe hin und wieder in der Konkrete, in der Jungle World, wenn ich auch gerne wieder mehr schreiben würde. Mache ziemlich viele Vorträge zu verschiedenen Themen, auch bundesweit. Und ja, außerdem gibt es die Gruppe Emanzipation und Frieden oder auf Facebook Emma und Fritz. Das ist so ein Zusammenhang, ein Netzwerk von derzeit gut 20 Leuten, die meiste sind im Großraum Stuttgart. Wir machen Ideologiekritik, wir machen Veranstaltungen, wir machen auch hin und wieder mal kleine Sendungen im Freien Radio für Stuttgart. So vertreibt man sich die Zeit, ja. Ja, vielen Dank dafür. Dann würde ich, glaube ich, gleich, dass wir unsere Fragen diskutieren oder die Fragen der heutigen Sendung diskutieren nach AfD und FPÖ, ihrem Verhältnis und den politischen Konsequenzen. Wir hatten uns überlegt, dass wir eigentlich nochmal mit so einem kurzen aktuellen Anlass starten, weil ja die Wahlen, sowohl die Bundestagswahlen als auch die, wie heißt das in Österreich, Nationalratswahlen, dass die Nationalratswahlen ja noch nicht so lange her sind. Und dass wir vielleicht davon ausgehen, so eine erste Einschätzung, also dessen machen können, was das jetzt eigentlich, was jetzt schon absehbar ist, was sich in den letzten Wochen oder in Österreich ist das noch nicht so lange her, schon abzeichnet in Bezug auf die beiden Parteien, die uns heute hauptsächlich interessieren, die AfD und die FPÖ. Ich würde da vielleicht direkt kurz zwischengrätschen, weil ich vorher ganz gerne noch die Frage nach dem Populismus geklärt hätte. Ah, shit. Nämlich, also genau, das wäre sozusagen einfach die Frage, ob wir uns davon einfach fernhalten, weil ich glaube, dass der Begriff des Populismus reine Augenwischerei ist, um die entsprechende Bezeichnung von Nazis oder Faschisten oder wie auch immer nutzen zu müssen. Ja. Und genau, das wäre vielleicht so die Frage vorweg, bevor wir anfangen. Also ich bin auch überhaupt nicht glücklich mit diesem Begriff Rechtspopulismus, der in aller Munde ist. Der ist aber auch ein Hinweis darauf, dass man Schwierigkeiten hat, dieses Phänomen zu fassen. Also das ist ja auch, man kann nicht einfach nur sagen, das sind Nazis. Es gibt schon einen Unterschied zwischen der AfD und der NSDAP. Ich würde sagen, es gibt immer mehr Nazis in dieser Partei und die Partei entwickelt sich kontinuierlich immer weiter nach rechts. Und die diejenige Fraktion, die ich die national-soziale Fraktion nennen würde, also Protagonisten Höcke zum Beispiel, der bekannteste. Diese Fraktion wird aus meiner Sicht immer stärker. Also einfach zu sagen, die AfD sind alle Nazis, finde ich nicht korrekt, weil man sich da analytisch auch keinen Gefallen tut. Es gibt schon, zum Beispiel ist interessant, dass sowohl die AfD als auch die FPÖ, als auch der Front National und der Wilders in Holland und so, sich sehr stark bemühen, zumindest nach außen den Anschein zu erwecken, als hätten sie nichts mit Antisemitismus zu tun. Das ist ein neues Phänomen. Ich denke, sie haben sehr viel mit Antisemitismus zu tun, aber dass sie sich bemühen, den Anschein zu erwecken, als hätten sie nicht, das ist jedenfalls neu. Das ist ein neues Phänomen, dass es so eine Rechte gibt, die versucht, in diesem Wasser zu segeln. Deswegen bin ich eigentlich dazu übergegangen, ich rede von protofaschistischen Parteien, von Protofaschismus. Und sage dann auch bewusst, es gibt einen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Viele Linke verwechseln das ja. Ich sage dann aber auch bewusst Faschismus, ja, das ist erstmal schlimm genug. Also AfD, auf der Suche nach einem sinnvolleren Begriff, würde ich den Begriff protofaschistisch anbieten. Weiß nicht, wie viel du damit anfangen kannst, ob das jetzt mehr klarer ist für dich als populistisch oder ist das auch nur eine Worthülse? Ich weiß nicht, wie kommt das an? Ich glaube, erstmal könnte ich mich darauf gut einlassen. Okay. Nur die Frage am Anfang, oder es wäre direkt eine Rückfrage, okay, weil ich glaube, dass die Begründung vielleicht eine andere ist. Ich glaube, dass dieser Begriff des Populismus eher von der Scham der sogenannten Mitte zeugt. Mhm. Wie nah ihnen das irgendwie geht und ja, die Populisten sind halt irgendwie so ein bisschen die Nestbeschmutzer, aber mit denen kann noch auf, also die, da kommt so ein gewisser Showfaktor mit rein, der das Ganze dadurch wieder zähmt. Und ich glaube, dann irgendwie von Protofaschisten zu sprechen, das ist halt nicht mehr handsam. So. Die können nicht an der kurzen Leine gehalten werden. Also weil. Ja. Und ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli. Wenn die Petri sagt, was habt ihr eigentlich gegen den Begriff Populismus, der ist doch gut, weil das kommt vom Populus, das Volk, und so reden die Leute, dann hat sie nicht Unrecht. Weil so reden die Leute, und zwar schon seit Jahrzehnten. Also die Leute, das ist übertrieben, aber sehr viele Leute. Und also der Stammtisch, also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja immer Gewerkschaftsarbeit gemacht, und ich weiß seit 45 Jahren, dass unter den Gewerkschaftsmitgliedern es sehr viel rechte Einstellungen gibt. Und das auch, also das zeigt sich auch jetzt bei der Bundestagswahl, der Anteil der AfD-Wählerinnen unter Gewerkschaftsmitgliedern ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Also man weiß das schon lange und insofern überrascht das auch gar nicht. Aber wenn ich sage, da ist ja was dran, also an diesem Populismusbegriff, wenn man Populus als das Volk nimmt, wo es ja herkommt, ich habe Schwierigkeiten mit dem Volksbegriff, aber so reden viele Leute, und zwar schon so reden und denken ganz viele Leute, und zwar schon seit Jahrzehnten. Was neu ist, ist die Situation, dass es jetzt von oben, und das sind ja autoritäre Charaktere, die immer darauf schauen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, dass jetzt seit einigen Jahren von oben, und nicht nur in Deutschland, von einem Teil von oben, das Signal kommt, ihr dürft, ihr dürft. Und deswegen hast du, wenn du die Möglichkeit hast, mal mit Leuten zu reden, die so in Richtung AfD jetzt wählen, dann wirst du ganz oft hören, endlich darf man sagen, was man denkt. Endlich darf ich sagen. Ob das nun ein Donald Trump ist oder eine Petri ist oder wer auch immer. Es gibt von oben, von Autoritätsfiguren, gibt es das Signal, ihr dürft euch eure ganzen menschenfeindlichen Ansichten, die ihr habt, jetzt endlich rauslassen. Es ist nicht mehr verboten. Insofern finde ich schon, ist was dran, wenn ich versuche, mich in diese Leute reinzuverdenken, ist schon was dran, dass sie sagen, es herrscht ja keine Meinungsfreiheit. Ich darf ja gar nicht sagen, was ich denke. Und jetzt dürfen sie und trauen sich immer mehr. Das Problem ist, dass sie heute merken, wie viele sie sind. Aber es gab schon immer so viele und es gab schon immer mehr als nur die AfD-Wähler und ich glaube auch das Problem ist noch deutlich größer als die gegenwärtigen Zahlen der AfD-Wählerschaft. Ich schätze das Potenzial für so eine wirklich protofaschistische Politik auf ein Drittel in Deutschland. Aber trotzdem bleibt ja das Problem bei diesem Populismusbegriff eigentlich die Verschleierung des, also das Wie wird vermeintlich benannt, aber das Was wird ausgespart. Ach so. Und ja, das ist ja einfach, das meine ich sozusagen mit dieser Scham der Berührung, die da vielleicht vorherrscht. Ja. Weil das Wie der Rede ist ja noch eine ganz andere Frage, aber wenn der Begriff des Populismus fällt, geht es eigentlich um das Was gesagt wird, aber das Was wird nicht erwähnt, sondern auf das Wie wird gelenkt und deswegen glaube ich einfach nicht, dass es eine Frage des Wie-Redens ist, sondern so eine Scham mag eine Rolle spielen, ich glaube aber in erster Linie ist es wirklich eine Begriffslosigkeit. Man steht dem gegenüber und weiß gar nicht so richtig, was da passiert. Weil man hat ja selber auch geglaubt lange, dass es das alles in Deutschland nicht mehr gäbe, beziehungsweise dass nur ein kleines paar Spinner sein und so. Und auf einmal zeigt sich, dass eben viele menschenfeindliche Einstellungen sich in der Offenheit zwar in den allermeisten Medien nicht fanden, auch bei den Parteien oder in der Elite jahrzehntelang so nicht anzutreffen waren, dass sie aber seit 1945 am Küchentisch in der Familie weitergegeben wurden, weitergegeben an die nachfolgenden Generationen. Und jetzt sind manche, gerade so Linksliberale oder auch einfach bürgerliche Demokraten, auch konservative Demokraten, vollkommen überrascht, was da eigentlich los ist, obwohl sie es eigentlich besser hätten wissen müssen. Der Franz Josef Strauß, der hat ja gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Und der hat gesagt, die Aufgabe der Union ist es sozusagen, nichts rechts von sich groß werden zu lassen. Und ich muss sagen, rückblickend, also Strauß war, es gibt genug gegen ihn zu sagen, er war auch immer eine Lieblingshassfigur von uns, auch von mir. Und klar, Strauß, der kalte Krieger, alles klar. Aber das war nicht falsch. Also wenn ich mir das rückblickend betrachte, der Strauß hat irgendwie schon offenbar ein Gefühl dafür gehabt, was im Volk los ist in den Stammtischen. Der hat es damals schon als einer der wenigen, glaube ich, in diesem Spruch formuliert. Weil das ist eigentlich, im Prinzip ist das nichts Neues. Das ist im Prinzip nichts Neues. Neu ist, dass es jetzt aus den Leuten herausbricht, sie sich ermutigt fühlen, das zu machen, weil sie von oben Signale kriegen. Und das ist ja auch, wie der ganze Diskurs sich verschiebt. Also von der Willkommenskultur, in Anführungszeichen, bis heute. Der ganze Diskurs verschiebt sich. Es wird nur noch über die AfD geredet, gerade in diesem Bundestagswahlkampf, nur noch über die Flüchtlingsfrage. Und alle Parteien entwickeln sich unter dem Druck der AfD nach rechts. Und warum entwickeln sie sich nach rechts? Weil sie auf ihre Wählerschaft schielen. Weil sie auf ihre Wählerschaft schielen. Und das siehst du auch bei den Wählerbewegungen, die AfD kriegt von der SPD, von der CDU, von der Linken, von der FDP, ganz viel Wanderung. Man muss die Grünen hin oder her, ja, also bei den Grünen gibt es auch viel zu kritisieren, man muss sagen, die einzige Partei, die Parteianhängerschaft, die relativ immun ist gegen Protofaschismus, sind im Moment die Grünen. Da hast du die geringste Wählerwanderung. Und wenn du die AfD oder AfD-Anhänger fragst, welche Partei sie am meisten hassen, dann sagen sie die Grünen. Dann sagen sie die Grünen. Also da ist, und das würde ich sagen, das ist eine bestimmte positive Auswirkung der 68er Rebellion, die von AfD und Konsorten ja auch gehasst wird bis aufs Blut. Und sie wissen, warum sie das hassen. Das hat eben kulturell in vieler Hinsicht mit dieser furchtbar miefigen, reaktionären Adenauer-Zeit gebrochen. Und das können welche bis heute nicht verwinden. Es war immer so. Sie haben sich nur nicht getraut, das zu sagen. Also am Stammtisch und am Küchentisch haben sie sich getraut. Und jetzt getrauen sie sich, das öffentlich zu sagen. Und damit dynamisiert sich das Problem. Damit wird das Problem natürlich viel größer. Vielleicht nochmal von mir einen Kommentar in der Hinsicht diesen Rechtspopulismus. Ich glaube, genau dadurch, dass dieser Rechtspopulismus immer auf sowas verweist wie eine Orientierung am Volk, ja auch viel einfacher wird, für die anderen Parteien zu sagen, naja, die AfD nimmt ja die Ängste ernst und die sind ein bisschen zu aggressiv, aber eigentlich ist es ganz gut, was sie machen, weil sie ja sich am Volk orientieren. Das ist eigentlich auch viel leichter, als Bündnispartner verbal vorzubereiten. Ich meine, es gibt ja schon Beispiele von Zusammenarbeit von CDU und AfD. Wenn man jetzt sagen würde, es sind Nazis, wie die NPD, da sagen die das ja alle. Ja, das sind Nazis, das geht nicht. Aber da hat man schon verbal, ist das irgendwie in Deutschland nicht möglich, mit Nazis Partei zu machen. Aber mit einer Partei, die, wie du das sagst, protofaschistisch ist, um eben darauf zu verweisen, dass es halt auch im Faschismus ja immer um eine Frage nach einer Massenbasis geht, also auch letztlich um eine Volksbewegung. Und da sind, glaube ich, auch nachher noch spannende Fragen, inwieweit, also der Aufstieg der AfD ja tatsächlich ziemlich gut im Zusammenhang mit dieser Massenbewegung von Pegida und so besprochen werden kann. Und die Frage stellt sich nur bei dem Protofaschismus, kann es in Deutschland überhaupt ein Faschismus geben, der nationalsozialistisch ist? Also weil das Konzept des Volkes ja auch, wie es dann noch von AfD und so oder der Volksgemeinschaft, dieses der Kit, der ja trotzdem immer noch irgendwie eine große Relevanz spielt, ob das nicht eben das nationalsozialistische Element ist und deswegen proto-nationalsozialistisch vielleicht angebrachter wäre als proto-faschistisch, um eben auf so eine Spezifika was das heißt, deutsche Volksbewegung. Also das ist mir nur gerade eingefallen. Also kann es überhaupt, weil es gab ja Faschismus eher in Italien, aber eben in Deutschland hat das eine spezifische Prägung gehabt, der Faschismus. Ich glaube, in diesem Zug dürfen wir niemals vergessen, dass Sigmar Gabriel diesen großartigen ersten Schritt gemacht hat. Zwar als Privatperson, aber ich glaube, das zeugte auch damals schon von einem zutiefst deutschen Verständnis von Sozialdemokratie. Was meinst du jetzt nochmal? Dass er zu Pegida gegangen ist als Privatperson. Ach so, das angehört hat. Ja, also das ist ja im Grunde genommen genau das, worauf du auch, glaube ich, hinaus wolltest. Mit irgendwie in einem deutschen Spezifikum, was dann vielleicht an der einen Stelle heißt es Sozialdemokratie und an der anderen Stelle heißt es dann irgendwie Pegida, aber gemeint ist was sehr Ähnliches. Er hatte ja ein Problem. Würdest du ein bisschen dichter da reinsprechen vielleicht? Weil wir sonst er hatte ein bisschen ein Problem, der Gabriel, weil er hatte ja mal was Richtiges gesagt. Er hatte die ja mal Pack genannt. Ja. Ihr erinnert euch, da irgendwo in Sachsen, wo er wirklich also total besoffene Typen da rumgekrölt haben und Flüchtlinge angegriffen haben. Und dann hat der Gabriel ja mal auch in die Fernsehkameras von Pack gesprochen. Daraufhin ist er ja massiv, also bedroht und angegangen worden. Und dann wiederum macht er die Kehrtwende und will demonstrieren, dass er natürlich nicht diese Menschen alle für Pack hält und geht dann zu Pegida, versucht mit denen zu reden. Das zeigt, ich würde da weniger durchdachte Strategie unterstellen, sondern eine vollkommene begriffliche Unklarheit, letztendlich ein nur noch reagieren können, gar nicht richtig wissen, wie man damit umgeht. Ja? Wie man damit umgeht. Das ist das, also dieses Verhalten, gerade von dem Sigmar Gabriel, das verdeutlicht auch so eine Unsicherheit der Eliten, des Großteils der Eliten damit. Wie gehen sie damit um? Weil sie natürlich genau wissen, dass ein nicht geringer Teil ihrer Wählerschaft sehr anfällig ist dafür. Und wenn du gerade Gabriel sagst, dann erinnere dich an Folgendes, vor einigen Jahren die Sarrazin-Debatte. Deutschland schafft sich ab und dieser ganze Mist, diese ganzen menschenfeindlichen Thesen, wo Sarrazin dann redet von Leuten, die ökonomisch für nichts gebraucht werden, außer ständig neue kleine Kopftuchmädchen zu produzieren und so weiter und so weiter. Ihr erinnert euch. Und damals gab es eine Umfrage vom Handelsblatt, 56% der Deutschen unterstützen das. Nur ein knappes Drittel ist entschieden dagegen und viele sind unentschieden so. Und damals, Sigmar Gabriel als SPD-Vorsitzender hat damals in der Zeit in einem Text, der eigentlich im Prinzip gar nicht so schlecht war, erläutert, warum ein Sarrazin, der ja SPD, in der SPD ist, nicht in der Sozialdemokratischen Partei bleiben kann. Und wenn du das, diesen Artikel nochmal liest, da sind durchaus vernünftige Argumente drin. Und es ist sang- und klanglos untergegangen, und Gabriel war nicht irgendwer, sondern SPD-Vorsitzende, ist sang- und klanglos untergegangen. Das heißt, es hat sich herausgestellt, dass einer wie Sarrazin, das war schon vor 7 Jahren, glaube ich, noch nicht mal aus der SPD mehr auszuschließen ist. Selbst wenn, obwohl der Vorsitz der SPD damals hat sich ja ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn ich in der Zeit einen Text schreibe und sage, der muss aus meiner Partei raus, als Parteivorsitzender, und er dann eben nicht rauskommt, der bis heute drin ist, dann zeigt das, unter welchem Druck, ich würde dem Gabriel jetzt gar nicht unterstellen, dass der irgendwie sympathisiert mit Protofaschismus oder so, wirklich nicht. Aber man zeigt, unter welchem Druck die Eliten stehen und wie hilflos sie auch sind, wie hilflos. Man muss aber sagen, dass das Zitat, was du zitierst, ja gleich weiterging, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, als er dann gesagt hat, dass es undeutsches Verhalten wäre von denen. Und das, finde ich, verweist eigentlich auf so ein geläuterter Antifaschismus in Deutschland, dass man eben, also das, als wenn die nicht zu Deutschland dazugehören würden, als wenn Nazis kein Teil von Deutschland sind oder die Vergangenheit dann irgendwie dann letztlich auch dann nicht mehr so der Teil dazugehört. Deswegen fand ich das Zitat oder seinen Beitrag immer schon ein bisschen schräg. Klar, er war total wütend und so, aber auch das, was er dann im Eifer des Gefechts reproduziert hat, das verweist halt auch wirklich auf so eine Schröder-Fischer-Sozialdemokratie, wie man mit der Vergangenheit umgeht. Also das sind halt jetzt keine Deutschen mehr, weil es sind halt irgendwie Nazis. Und Nazis sind eigentlich keine Deutschen. Dieses positive Verhältnis zur Nation, das ist ja das Problem. Also bei der SPD, bei der CDU sowieso, bei allen. Auch bei den Grünen wirst du ähnliche Passagen finden. Also keiner von denen stellt sich ja hin und sagt, Deutschland ist doch mir egal oder so, ist klar. Es ist ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes positives Verhältnis zur Nation. Und sie haben ja das Problem, dass sie sich dringend wünschen, dass es ein geläutertes deutsches Nationalbewusstsein gäbe. Ich erinnere an das Sommermärchen 2006. Ach, endlich sind wir eine normale Nation geworden und so weiter. Und nun kommen welche, also diese Protofaschisten und zum Teil auch Nazis in der AfD und sagen, wir sind das Volk und wir sind für Deutschland. Da müssen die anderen, SPD, CDU und so weiter, müssen das denen natürlich streitig machen von ihrem Standpunkt aus. Die können von ihrem Standpunkt aus nicht sagen, dann seid ihr AfDler halt für Deutschland, wir sind sowieso nicht für Deutschland, sondern die müssen sich streiten mit denen um darum, was ist Deutsch. Das zeigt natürlich die Beschränktheit, die Enge, die Widersprüchlichkeit auch der Realpolitik, die da drin ist. Auch das würde ich nicht jetzt als irgendwie vorfaschistisch oder so bezeichnen, wenn Gabriel sagt, das ist undeutsch, das ist sehr unsympathisch, wenn er das sagt, das ist sehr unsympathisch. Aber was soll denn der Vorsitzende einer sozialdemokratischen Partei Deutschlands anderes machen, als sich auf Deutschland positiv zu beziehen? Ja? Damit verteidige ich das nicht. Mhm. Ich denke, da werden die Widersprüche der Realpolitik deutlich. Also SPD, CDU, FDP und auch die Grünen können nicht dadurch die AfD ausgrenzen, dass sie sagen, wir sind aber nicht für Deutschland. Das ist unvorstellbar. Das ist die Aufgabe von Ideologiekritik, von emanzipatorischer, von linksradikalen Kritik im guten Sinne des Wortes, aber von Parteien kann man das, glaube ich, gar nicht verlangen. Das wird nicht funktionieren. Nee, aber ich finde, was darauf verweist, um vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen in unserer Debatte, wieso kann das eigentlich sein, dass die auf einmal alle nach rechts rutschen? Es muss ja einen spezifischen Ursprung in der Konstitution dieser Parteien sein. Und da hattest du ja, glaube ich, eigentlich ganz richtig gesagt, so eine Orientierung am deutschen Wohl letztlich oder am Volkswohl, was ja dann auch heißt. Und ich finde, man sieht das eigentlich besonders gut bei den Rechtsaußen der CDU, also mit Seehofer und so der extrem Stammtisch immer guckt, sich die Umfragen anguckt, extrem gutes Gespür dafür hat, was die Leute sagen, was er auch mal sagt. Unsere Basis macht Rabatz, weil wir zu, ich weiß nicht, ob wir Rabatz sagen, aber weil wir zu flüchtlingsfreundlich sind. Und da dann, also, und das vielleicht auch dieses nationalsozialistische Moment in der Politik, eben dieses Volk als Volksgemeinschaft, auf das es eben dem es zu folgen gilt. So nicht so, als dass die Politik jetzt irgendwie ihre eigene Sachen macht im Wohle der Vernunft oder whatever oder der Vielheit oder so, sondern eben des Volkes und damit irgendwie, was wir ja auch schon angerissen haben, weil du das ja auch gesagt hattest, ne, dass sich in allen Parteien jetzt nach der Wahl oder schon vor der Wahl so ein Rechtsruck möglich war, weil es eben genauso, scheinbar ist nur noch die AfD die Leute, die eigentlich wirklich auf das hören, was das Volk sagt, also auf dieser ganze Angstdiskurs, der total davon gepreitet, die haben halt Angst und die AfD schafft das gerade gut, das zu kanalisieren, parteipolitisch. Und wir müssen das halt auch machen. Aber das ist eine rassistische Angst, die ganze Zeit da artikuliert wird. Ja, das ist ja der Hintergrund dieser Rede von die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen und so. Weil das kriegen die natürlich auch mit. Die kriegen doch mit, das ist ja auch nicht falsch, wie die Leute denken. Also ich habe in Mannheim, im Wahlkreis Mannheim-Nord, das ist so ein klassisch immer SPD gewesen. Und da gibt es auch noch so ein paar wirkliche so alte Arbeitergebiete, die sich bis heute erhalten haben. Da ist die SPD jetzt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist schon etwas her, so gnadenlos untergegangen gegen einen AfD-Kandidaten, den kein Mensch kannte. Kein Mensch kannte. Der hat keine einzige Wahlkampfveranstaltung gemacht. Das war in Mannheim-Schönau, ganz im Norden. Der hat keine einzige Wahlkampfveranstaltung. Keiner hat ihn gekannt. Und der wurde gewählt. Und nicht der SPD-Kandidat, der sich klassisch bemüht hat, um die, also vom Zebrastreifen bis dass die Schule einen neuen Anstrich gibt, was eben so Kommunalpolitik ist. Die waren völlig am Boden zerstört, die Sozialdemokraten da in Mannheim-Schönau, weil der AfD-Kandidat, die AfD hätte auch im Besenstiel kandidieren lassen können, der wäre gewählt worden. Und das ist natürlich, das macht natürlich den, zum Beispiel jetzt den Leuten, die noch aktiv sind in der SPD, die kriegen das jeden Tag mit, wie ein großer Teil ihrer Klientel denkt. Und daraus kommt dann die Rede von die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Also die wissen, ich glaube, meine These ist schon, dass die Politik unter Druck von unten steht. Unter Druck von unten steht. Und wenn die AfD das sagt, wir sagen, was das Volk denkt, dann ist dabei Propaganda, aber leider nicht nur Propaganda, sondern ist auch was dran. Und es sind deutlich mehr als die 12 oder 13%. Deutlich mehr, die ganz ähnlich denken. Ich glaube, dass die Politik gerade eher unter Druck von rechts steht. Naja, aber das Rechts ist unten. Unten ist immer das größere Problem. Die Führer sind nie das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem sind die Fans, die diese Führer brauchen. Und der Druck kommt von nicht wenigen von unten. Wir können, also die Karriere dieses irrsinnigen Satzes, wir können doch nicht alle aufnehmen. Ist so ein irrsinniger Satz, weil wer sind alle und so weiter und so weiter. Aber jeder sagt ja das, jeder. Es gibt kaum einen Menschen, der diesen Satz nicht mehr sagt. Und das ist der Druck, der rechte Druck von unten. Ja, aber es braucht schon auch immer wieder diese Tabubrecher oder Brecherinnen, die dann in jeder Talkshow aufstehen und gehen. Oder ein Höcke, der einfach in einer Rede ungefähr alles versucht anzugreifen, was irgendwie da ist. Also die braucht es schon so ganz, weil natürlich zum Beispiel Pegida hat in einem gewissen Maße nicht funktioniert irgendwann. Ja. Also irgendwann ist das sozusagen versiegt. Was heißt versiegt, aber sozusagen die Splitter davon rutschen jetzt irgendwie wieder in die AfD rein, die aber dann deutlicher strukturiert ist und vor allen Dingen viel mehr als nationale Bewegung zu verstehen ist und nicht wie diese Pegida. Absolut. Jetzt braucht es die Führer und die Tabubrecher, die braucht es natürlich. Aber die können nur deswegen zu Führern werden und deswegen Anklang finden, weil sie eben genau das zum Ausdruck bringen, was viele denken oder fühlen. Ja? Endlich sagt es mal einer, so gut könnte ich es gar nicht sagen, wie es der Höcke sagt. Endlich sagt es mal einer. Also das gibt ja, es gibt eben einen starken Resonanzboden. Weil wenn es den nicht gäbe, dann könnte ein Höcke ja noch was erzählen. Aber es gibt diesen Resonanzboden unten. Und das wird mit der Karriere der AfD sichtbar. Im Grunde wird ein Problem sichtbar, das es schon lange gibt, das viele nicht wahrhaben wollten. Das wird jetzt sichtbar, aber es wird nicht nur sichtbar, sondern es potenziert sich natürlich, weil das entwickelt jetzt eine unheimliche Dynamik. Und jetzt sitzen sie im Bundestag, haben ganz neue Möglichkeiten. Insofern wird das, ist das ein qualitativer, ein großer qualitativer Wechsel, der natürlich auch beängstigend ist und der die Situation weiter verkompliziert. Ja. Genau, also ich glaube, was man ja auch nicht vergessen darf, oder was immer, also der Druck von unten, also ich meine, die Politiker sind halt auch ganz normale Deutsche, dementsprechend ja, haben die eben eher, nein, ich meine, deswegen geben sie natürlich immer, also die Logik des politischen Systems immer, natürlich brauchen sie ihre Wählerstimmen und gleichzeitig natürlich auch noch eigene Interessen, die da mitspielen. Und gleichzeitig ist da so eine Art bestimmte Eigenständigkeit des politischen Systems, würde ja auch andere Sachen ermöglichen. Aber es scheint ja so, dass ja alle wirklich nur so extrem volksorientiert sind, dass alle dann diesen Rechtsrutsch mehr oder weniger ohne Probleme mitmachen, je nachdem welche, also die Linkspartei hat dann Streitereien und alle möglichen haben irgendwie Streitereien, aber es scheint ja wirklich diesen Rechtsrutsch schon seiner ganzen Weile vorzubereitet zu geben oder zu geben. Und was auch wichtig ist, glaube ich, genau das mit diesem Phänomen, dass es das schon insofern immer gab, was ja auch diese enthemmte Mitte-Studien, diese deutsche Zustände-Studien, also qualitative Studien zur ideologischen Verfasstheit des der deutschen Bevölkerung gezeigt, das ist dieses Potenzial, was die AfD abschöpft, so, ich weiß gar nicht, was dann immer Zahlen sind, 20-25% durchaus der Wählenden sein können oder der Bevölkerung sein können, die mehr, diese mehr oder weniger geschlossen, rassistisch, antisemitische Weltbilder haben. Ja. Das heißt, da eben noch krass Luft nach oben ist. Und das ist eigentlich ja vielleicht, ich will eigentlich immer auch wieder mit zur FPÖ mal kommen, aber die ja dann tatsächlich diese Ergebnisse schon erreicht hat. Oder die AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt, da sind sie ja wirklich schon da, plus durch ihre Erfolge ja nochmal ganz neue Wähler wahrscheinlich mobilisieren können. Also das potenzieren können, das Potenzial an Rassismus, was es in der Bevölkerung gibt. Also einer dieser Sätze fällt mir ein, die ist seit Jahrzehnten von der Studie der Uni Leipzig. Wir müssten eine einzige starke Partei haben, die den Willen der Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Zu diesem Satz gibt es seit langem konstant von Jahr zu Jahr Zustimmungsraten von über einem Drittel der Deutschen. Über einem Drittel. Ja? Volksgemeinschaft. Ja? Das gab es alles schon vor der AfD in den Köpfen. Aber jetzt kommt es raus. Und es deutet auch darauf hin, dass die AfD noch Potenzial hat. Wirklich noch Potenzial hat, diese Denke. So. Und da muss man, die große Frage, was kann man dagegen tun? Da muss man was dagegen tun. Aber ich weiß, wollen wir die jetzt schon diskutieren? Oder zum Schluss. Oder willst du Karate jetzt schon? Okay, du hattest hier noch gemeldet, Karate? Nee, ich wollte nur was an, aber das kann auch aber gerne hinten anstehen. Aber nee, es ging einfach nur darum, dass ich habe einfach nur bestätigt, dass das, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich das ganze Potenzial, was die AfD verspricht, sich jetzt ja schon realisiert. Also dann, die führen es halt nicht aus, aber dann führt es halt die CDU oder die CSU oder die SPD aus und das ist nur die Frage, wer die Unterschrift drunter macht. Die Inhalte bleiben aber fast deckungsgleich. Also das Potenzial wird schon längst nicht nur angesprochen, sondern schon bereits entfaltet. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir noch über das noch ein bisschen mehr reden, was die AfD mit den anderen Parteien macht? weil das ist ja auch nicht so eindeutig. Also ich will mal, ich sag mal einfach. Ja, aber ich finde eigentlich, dass wir ganz gut damit weitermachen können. Dann können wir uns diesen Folgen erstmal für die restliche Politik widmen, was ja auch so ein bisschen noch diese Frage, die ich außerdem am Anfang noch gleich gestellt hatte, nach den Wahlen betrifft. Und dann nochmal stärker zu gucken, also wenn man auch über diese Gegenstrategien spricht, was kann man eigentlich aus Österreich im Sinne von lernen oder was sind da für Erfahrungen gemacht worden? Ja, es klingt irgendwie so positiv, aber was sind da für Erfahrungen gemacht worden mit einer protofaschistischen Partei, die schon sehr, sehr viel länger und auch noch anders. Die nie weg war. Ja, die hat eine schöne, in Anführungszeichen, Kontinuität. Ja. Genau, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir wirklich vielleicht diese Frage aufgreifen, und weil du hattest dir ja dann auch gleich gesagt, Lothar, ob es sowas wie ein Rechtsruck der anderen Parteien zu beobachten ist und inwiefern das vielleicht, oder wo da die Brüche markiert sind, was ja auch wichtig ist, Brüche offenzulegen für Fragen der politischen Strategie, also wer. Wo sind die verbliebenen Leute? Ja, also vielleicht magst du da noch zu was sagen. Also es gibt, ich sag mal so provokativ, ich bin kein Prophet und so, aber ich stelle mir zunehmend die Frage, wie lange die Union eigentlich noch zusammenhält. Weil es gibt, also erstens sind in anderen europäischen Ländern diese konservativen Parteien auch schon länger zerbrochen. Da ist Deutschland eigentlich so hinterher. Kannst du das ein bisschen genauer sagen, auf wen du dich da beziehst? In Italien und in Frankreich, diese einstmal großen, starken konservativen Parteien, die sind ziemlich zerbröckelt in verschiedene Fraktionen auch. So wie auch die sozialistischen Parteien sich zerlegt haben, ganz zu schweigen von den kommunistischen. Und wenn ihr jetzt in der CDU redet man jetzt über dieses Bundestagswahlergebnis. Und es gibt im Grunde zwei Linien, nach meiner Wahrnehmung, die immer weiter auseinanderdriften. Die eine ist die Seehofer-Linie, die sagt, wir müssen weiter nach rechts gehen. Wir müssen deutlich als Union ein stärkeres rechtes Profil haben, um die Leute wieder wegzukriegen von der AfD. Und die andere Linie, das wäre so, dafür steht zum Beispiel Julia Klöckner und andere, die sagen, nee, das ist genau der falsche Weg, damit stärkt man die nur. Wir haben als CDU nur eine Chance als Partei der konservativen, demokratischen Mitte. Das sind Auseinandersetzungen innerhalb der CDU, CSU jetzt, von der ich nicht weiß, wie die das auf Dauer, diesen Laden eigentlich noch unter einen Hut kriegen wollen. Also natürlich, man kann immer irgendwelche Verbalkompromisse schließen, die werden aber nicht halten. Die werden nicht halten, weil es ist wie geht man damit um, ist die Frage. Man hat auf einer anderen Ebene, in anderen Zusammenhängen, mal in der Linkspartei das Gleiche, ja, setzt sich dieser ringslechte Wagenknechtflügel durch oder nicht, da gibt es ja auch Auseinandersetzungen. Man hat bei den Grünen, wenn auch in abgeschwächter Form, auch so eine Auseinandersetzung, also es gibt auch bei den Grünen Fans von Boris Palmer. Und der äußert sich ja schon lange wie die CSU, um nicht zu sagen wie die AfD. Der Erfolg der AfD treibt, glaube ich, auch die Auseinandersetzung innerhalb der anderen Parteien voran. Und ich sehe da was so wie Spaltpilze in den Parteien wachsen. Weil es gibt ja nicht, die sind ja alle nicht einförmig, diese großen, immer noch großen Parteien. Da gibt es ja auch verschiedene Denkrichtungen. Und man sollte ihnen nicht unterstellen, dass die jetzt alle irgendwie geil seien auf so eine faschistische Entwicklung oder so. Sondern es gibt da schon auch, und das würde ich auch der CDU sagen, die CDU hat nach 45 wirklich eine große Leistung vollbracht. Das habe ich auch lange nicht gesehen, aber sie hat wirklich mit der CDU hat sich eine bürgerlich-demokratische Rechte in Deutschland etabliert. Und das gab es vorher nicht. Das gab es noch nie in Deutschland. Da hat sich eine bürgerlich-demokratische, konservative Rechte organisiert. Und es war tatsächlich über Jahrzehnte in der alten BRD eine Leistung der CDU, dass sie effektiv verhindert hat, dass rechts von ihr was groß wird. Aber dieser Konsens, der geht flöten. Aber das würde ja bedeuten, dass das Auftauchen der AfD einfach nur das Spektrum der Demokratie erweitert hat und damit irgendwie förderlich für eine gesellschaftliche Pluralität und Auseinandersetzung gewesen wäre, was ja faktisch einfach so nicht ist. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso? Na, weil du gesagt hast, dass sozusagen die Streitereien innerhalb der Parteien intensiver werden, weil sie weiter auseinanderdriften aufgrund der des Auftauchens der AfD. Das würde ja sozusagen das wäre ja schon fast ein Stärken der Demokratie, weil es eine größere Meinungspluralität gäbe oder am Ende entstehen halt Splitterparteien, was aber. Ich würde das nicht unter Stärkung von Demokratie, sondern als Krisenphänomen erstmal fassen. Als Ergebnis, als Ausdruck dessen, dass sie eigentlich mit dem Rücken an der Wand stehen und in solchen Situationen, die haben es eigentlich an sich, dass man sich gegenseitig in die Haare kriegt, was denn die beste Gegenstrategie ist. Also ich würde es erstmal als Krisenphänomen. Also einfaches Bild. Wer ist im Moment in der Offensive? Das ist die AfD. Und alle anderen sind in der Defensive. Und alle anderen sind am Überlegen und fangen sich an, auch zu streiten, in die Haare zu kriegen. Wie gehen wir damit um, mit dem Phänomen? Das so, glaube ich, die Situation haben wir gerade. Und die allen anderen, zu denen gehören auch nicht nur die Parteien, sondern da gehören auch reflektiert linke, emanzipatorische, ideologiekritische Leute, die auch in der Defensive sind. Also, wir hier an den Mikrofonen, ich glaube, wir sind ja auch in der Defensive, sonst würden wir über so einen Blödsinn gar nicht reden wollen, ne? Weil es macht uns doch Probleme. Das ist erstmal Fakt. Ja, ich finde da, genau, ich glaube auch, dass man jetzt wirklich auch beobachten kann, dass die Parteien jetzt nochmal über den Kurs streiten, aber ich meine gerade, du hast das Beispiel der CDU genannt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, insofern, weil wenn man sich überlegt, was die Vorgängerregierung mit diesem Asylpaket 1 oder 2 ja die ganzen AfD-Flüchtlingspositionen eingekauft hat und dann sich noch zu streiten, wir müssen jetzt aber nochmal rechter werden, dann ist die Frage, man hat die gesamte Flüchtlingspolitik eingekauft, die auch Klöckner und alle möglichen ja mitgetragen haben. Das ist ja auch schon ein krasser Rechtsrutsch. Und wenn noch gesagt wird, wir wollen jetzt noch nach rechts aufschließen, das heißt, man eigentlich ja die AfD überholen letztlich. Oder sowas in der Art. Ich meine, damit die überholen. Also das ist ja eher die Frage noch mit den Strategien, ob die scheitern. Aber allein in der CDU oder auch bei der SPD, also die SPD hat ja auch diese ganzen Kompromisse mitgetragen, die ganzen Pakete. Okay. Und damit ja eigentlich auch schon AfD-Politik gemacht. Ja, klar. Und dann ist es immer, also ich meine, im besten Fall, aber im besten Fall sorgen diese Konflikte dafür, dass es vielleicht jetzt in der SPD möglich. Woanders sehe ich das eigentlich gerade nicht, dass man sich nochmal besinnt und sagt, man darf diese rechten Politik nicht machen, das ist Schrott, so verlieren wir alles. In 20 Jahren jeder. Ja. Genau, deswegen braucht man eine neue Linksausrichtung oder eine soziale Ausrichtung oder so. Aber das ist ja eigentlich, wenn man sich das anguckt, genau, CDU, SPD haben das immer schon, haben die AfD-Position schon kopiert. Ja. Die Linkspartei streitet sich gerade. Ja. Scheinbar ist zwei Matches, hat jetzt Wagenknecht und Co. gewonnen, also der ausländerfeindliche Flügel, wenn man das so möchte, oder der flüchtlingsfeindliche Flügel. Und da bleibt das eben auch abzuwarten, ne? Wie weit, ob sich die Partei nochmal da irgendwie zusammenreißt oder auch noch weiter den Rechtsschwung machen möchte. Und deswegen, genau, wenn dann Seehofer sagt, wir müssen noch nach rechts die Flanke schließen, das ist ja, ich meine, was soll da noch kommen? Außer. Ach, es geht schon immer noch weiter nach rechts. Ja. Also, aber das noch, noch leben wir ja nicht im Faschismus. Also, da, nach rechts sind immer noch, ist viel möglich, immer noch weiter. Leider, das ist zynisch, aber das ist so. Da hast du recht, aber ich meine, wenn er das sagt, dann ist es ja, also ich meine, was nach der AfD gibt es nur noch den Faschismus. Insofern, weil die einfach schon sowas von rechts sind, dass dann eigentlich schon lange das demokratische Spektrum so weit verlassen hat. So, deswegen ist das ja eher noch so eine, also das ist halt einfach eine krasse Drohung, krasse Bedrohung, was da jetzt mit diesem, jetzt müssen wir da aufschließen. Absolut, ja. Das, und auch wenn Seehofer jetzt geschasst wird, was ja passieren kann bei seinem nächsten Parteitag, da stehen ja auch eher die noch rechteren als kommt er. Kommt der Söder, der ist auch nicht besser. Ist klar, ja. Klar. Na, ist ja auch einfach nur die Frage, wann die erste Koalition mit der AfD eingegangen wird oder wann die erste Regierungsbeteiligung auf Landesebene. Sachsen-Anhalt gibt es ja im Landtag offenbar schon gemeinsame Abstimmungen und so weiter, das ist klar. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, und ich denke auch, dass darüber auch die Spaltungstendenzen in der Union selbst, die werden größer. Die werden größer. Und wenn die Petri versucht ja jetzt auch, was ein bisschen angeblich Neues aufzuziehen mit ihrer blauen Wende, wenn die sagt, es gibt einen Bedarf an einer bundesweiten CSU, hat sie natürlich recht. Da hat sie im Prinzip recht. Das gibt ja auch schon lange Umfragen. Also wenn die CDU und die CSU getrennt antreten würden zur Bundestagswahl, hätte so eine bundesweite CSU, und das auch schon seit langem, ein Potenzial von 20-25% bundesweit. Und ja, und die CDU in Bayern auch ungefähr so 30%, also neben der CSU auch so ungefähr 30%. Das wird ja schon lange durchgespielt immer. Strauß damals mit der Drohung und so, der Trennung, kommt jetzt immer wieder. Und ich glaube, dass sich diese Tendenzen verstärken. Wenn man in der Defensive ist, dann streitet man sich. Wie kommt man raus? Ja. Und in der Situation sind sie gerade. Und ich weiß wirklich nicht, wie die Union auf Dauer zusammenbleiben kann. Ich glaube, die Spaltungstendenzen werden auf jeden Fall größer. Ja. Aber die Gefahr, also oder das Problem, dass es irgendwann eine Koalition mit der AfD gibt, ja, kann ja wirklich auch über, ich meine, eigentlich ist ja dieses Gedanken des Volkes und der Volkswohlorientierung, ja, das Moment, wo man zusammenfindet. Ja. Und das sind ja auch Rechtspopulisten, keine Nazis. Also ja, Rechtspopulisten geht, das haben wir, Nazis haben wir gelernt, das geht nicht, ja, Rechtspopulisten geht. Deswegen können wir halt zusammen in Sachsen-Anhalt schon Sachen zusammen durchsetzen, ja, wo wir uns eigentlich gar nicht bräuchten. Ja. Und wenn die AfD eben ihr Potenzial von dem, was sie ja an rassistischen Stereotypen so versammeln kann, dann bei 30% oder 25% bei der nächsten Bundestagswahl ist, dann ist es einfach eine unfassbar starke Partei. Ja. Und ja, und eigentlich steht das bevor, weil es eigentlich jetzt auch vorbereitet wird, insofern, ja, auf kleinen Ebenen. Und ich meine, Jutta Ditfurth hat immer so eine nette Twitter-Anbahnung von einer Koalition Union, AfD, die dritte, und dann gibt es wieder ein neues Beispiel, die vierte und fünfte. Also es gibt halt immer mehr Fälle, wo, ja, zusammengearbeitet wird und wo man eben das, was man immer sonst vor, ja, irgendwie, ich meine, das kann man ja wirklich einfach auch überall ganz gut beachten. Als sie sich gegründet haben, alle gesagt haben, nee, mit denen können wir niemals irgendwas anfangen, niemals irgendwas anfangen. Klar, dieses klassische Abgrenzungsmanöver, und dann, wenn man sich die letzten 3 oder 4 Jahre anguckt, Gauland und wie sie alle heißen, sind ständig Gast in Talkshows, gar kein Problem. Und ach ja, der Höcke hat auch nochmal was gesagt, das berichten wir jetzt wie so eine Aussage von Andrea Nahles in der Tagesschau. Oder na, Höcke noch nicht, ja, aber Gauland, ja, zum Beispiel. Ja. Der ja nur unwesentlich weniger schlimm ist. Ja. Und also eigentlich, und auch ja in so der Medienberichterstattung ja auch die Frage gestellt wurde, ey, wenn die ganzen Leute so denken, dann müssen wir doch irgendwie auch uns daran orientieren. Ja, also wir können doch, ja, jetzt nicht, ja, diese abgehobene, also eigentlich hat man sich diesen Lügepresse-Vorwurf zu Herzen genommen, genau, und gesagt, man muss jetzt auch wirklich mal, genau, auf die Leute hören. Ja. Das heißt, es wird eigentlich so ein gesamtgesellschaftlicher Rechtsruck immer weiter prozessiert, ja, ja, letztlich. Und dann steht er wirklich, und das ist ja, ich meine, es gibt die Zusammenarbeit, und man kann jetzt, und das finde ich eigentlich vielleicht auch ein ganz guter Punkt, was man von Österreich lernen kann, dass Protofaschisten koalitionsfähig sind. Ja, klar. Und dass die FPÖ jetzt schon hier wieder, ja, in die Regierung kann, an die Bundesregierung, ja, und dass von beiden Parteien ja sehr gemocht wird. Also die, ja, SPÖ und die ÖVP wollen ja gleichermaßen, ja, am liebsten mit der FPÖ. Genau. Ja, und im Burgenland regieren sie ja schon zusammen, die SPÖ mit der FPÖ und so, das geht alles. Nein, von Österreich kann man lernen, wie sich das alles entwickelt, wenn man es nicht schafft, einen Gegenpol zu entwickeln, der gesellschaftlich wirksam wird. Ich sage dann schon mal, wo sich ein Pol der Unmenschlichkeit, der offenen Unmenschlichkeit und Barbarei herausbildet, da muss man polarisieren. Ganz klar, man muss polarisieren. Es muss sich ein Gegenpol der Menschlichkeit, ich sage jetzt mal in aller Unbestimmtheit, herausbilden. Und der muss aktiv werden. Also dieses ganze Gerede von die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Man muss sie doch verstehen und so. Das ist alles vergessen. Man muss sagen, das ist Rassismus, das ist Nationalismus. Das sind letztendlich zutiefst menschenfeindliche Haltungen. Da kommt auch das kapitalistische Konkurrenzsubjekt zu sich, irgendwie nach dem Motto, ich spüre ja irgendwie Krise und ich spüre, dass in der Logik der Kapitalverwertung immer mehr Menschen überflüssig werden im Sinne der Logik des Kapitals. Und ich will nicht zu den Überflüssigen gehören und dann sollen die bleiben, wo sie wollen, Hauptsache ich. Ja. Das siehst du ja auch bei Leuten. Gerade sogenannte Russlanddeutsche, da ist ja die AfD besonders stark. Also das ist ja dann ein Phänomen, nicht? Gerade hat man es noch ins Boot geschafft und schon haut man mit der Flasche auf die Finger derjenigen, die sich an den Bootsrand krallen, auch noch rein wollen. Ja, das ist eine solche unmenschliche, da kommt die ganze Unmenschlichkeit des kapitalistischen Konkurrenzsubjekts auch zum Ausdruck. Kommt zum Ausdruck. So. Und die Frage ist, sind wir diesem Prozess hilflos ausgeliefert? Können wir nur wie das Kaninchen auf die Schlange starren? Oder sind wir in der Lage, einen humanen Gegenpol zu entwickeln, auf ganz vielen Ebenen? Und der muss natürlich breiter sein, weil, das will ich dann auch mal sagen, es ist ja nun nicht so, dass sich nicht in den letzten Jahrzehnten auch einiges zum Positiven verändert hätte. Also wenn ich vergleiche, wie also diese schreckliche Adenauer-Zeit, in der ich noch groß geworden bin, mit diesen ganzen alten Nazis überall und mit dieser Verlogenheit und diesem Mief und dieser Verklemmtheit und das. Und ich bin wirklich froh, dass mittlerweile Millionen junge Menschen nachgewachsen sind, die sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, was das für ein Scheißklima war. Und das hat was mit 68 zu tun. In aller Beschränktheit von 68, die 68er Rebellion hat vieles bewirkt, auch zum Beispiel Feminismus, so diese ganzen Fragen, die sind ohne die 68er Rebellion gar nicht erklärbar. Und deswegen hassen die ja auch so, nicht? Wenn der Meuthen auf dem Parteitag sagt, wir wollen weg von diesem linksgrün versifften 68er Deutschland, dann springen 2000 Leute auf in der Halle und jubeln und brüllen und 2 Minuten Beifall. Das ist die Stelle, wo er am meisten Beifall kriegt, ja? Weil das hassen sie. Sie hassen das linksgrün versifte 68er. Und das deutet darauf hin, es gibt natürlich auch schon bei aller Problematik ein Gegenpotenzial und das muss auch aus der Defensive raus. Das muss offensiv werden. Aber ich würde die These in den Raum stellen, dass sie überhaupt gar keinen Begriff davon haben, was 68 bedeutet. Das ist ja einfach nur Feindbildschablone, die relativ, also ich glaube, heute ist es sozusagen das rot-grün versiffte 68 und morgen ist es, weiß ich nicht, wieder der Migrant oder der Jude oder da wird irgendwie so eine Schablone angeboten, die ein bisschen das andere Leben eben bedeutet oder eben vielleicht die Abweichung von der Norm. Ich weiß, also ich würde zumindest die These in den Raum stellen, dass das nicht so spezifisch genau daran gebunden ist. Es ist natürlich hat sie das bedroht in ihrer Identität oder bedroht sie immer noch in ihrer Identität, aber... Ja. Das ist bedroht ihre, also 68, was sie unter 68 verstehen, das ist alles das, was ihre Identität bedroht. Das ist die Zerstörung der Familie. Ne? Wir haben da in Baden-Württemberg diese besorgten Eltern, die dann Angst haben, die tatsächlich glauben, dass die Landesregierung ihren Kindern Pornofilme im Schulunterricht zeigt und so. Ja? Also ganz irre. Man ist bedroht. Alles, was so die alte, festgefügte, patriarchale, hierarchische Ordnung bedroht, kulturell, das ist 68 für die. Die haben schon den Begriff davon. Also ich würde mal schon sagen, alles, was sich auch in der alten BRD infolge der 68er Zeit positiv entwickelt hat. Es war ein bestimmter Aufbruch im Bildungswesen. Es war eine viel freierer Umgang mit Sexualität. Es war kein Zufall, dass wenige Jahre nach der 68er Zeit, nach der unmittelbaren 68er Zeit, dann die Frauenbewegung wieder ganz stark wurde, neue Fragen gestellt hat. Dass so eine Ökologiebewegung entstanden ist in den 70er Jahren. Und so. Das hat da alles mit der 68er Rebellion zu tun. Und das ist alles, das läuft denen total zuwider, weil da kam die Welt, die sie vor 68 in Ordnung wenden, in Unordnung. Das ist das, was sie hassen. Ja, aber gleichzeitig ist 68 auch Fischer und damit irgendwie auch Hartz IV und irgendwie auch so ein bisschen so in der Folge. Ja, da würde ich jetzt aber unterscheiden zwischen 68 als Kultur, ich würde schon sagen, revolutionäres Ereignis, muss ich streiten, aber als kulturrevolutionäres Ereignis, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt, und dem, was aus einigen oder aus vielen 68ern geworden ist. Insofern, ich werde nicht sagen, 68 steht für Hartz IV. Joschka Fischer steht zum Beispiel für Hartz IV. Ja. Aber und insofern steht da eigentlich gegen den Geist von 68. Wenn er auch natürlich als 68er damit, also wenn es sowas gab wie ein Geist von 68, es waren ja immer zwei Sachen. Das war ja, es war einmal, also jetzt in Schlagworten, diese Hippie-Szene und so und Flower Power und so. Und es war aber auch die dezidiert politische Sache. Und die war doch sehr sozial, sozialistisch. Und insofern, also wenn es sowas gäbe wie ein Geist von 68, würde ein Hartz IV dem total widersprechen. Würde genau sagen, lieber Joschka, du hast dich ziemlich weit entfernt von dem, was du mal vertreten hast. Und der Hartz IV, auch Schröder, dabei ist ja auch alle die Generation. Was war Schröder für ein antikapitalistischer Juso-Vorsitzender? Ja? Und dann würde ich schon sagen, hey Leute, ja, ihr habt das verraten, wofür ihr als Junge mal auf die Straße gegangen seid, würde ich schon sagen. Ja. Weiß nicht, du bist nicht ganz einverstanden, aber ich kann jetzt das jetzt wirklich nicht nachvollziehen, wenn du sagst, 68, das ist doch auch Hartz IV. Nein, 68 ist nicht Hartz IV. Es gab 68er, Alt-68er, die nachher Hartz IV gemacht haben. Aber das ist eben, das findet man immer leider, dass Leute, die in der Jugend mal revolutionär waren und so, im Alter immer übler werden. Aber es gibt auch noch ein paar andere 68er. Aber das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, was war so der Inhalt dieser Kulturrebellion oder Revolution? Also ich würde da auch vielleicht gar nicht, ja. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion, ja, die können wir an anderer Stelle vielleicht fortsetzen, genau, aber ich glaube, es reicht ja sozusagen, dass diese Schablone da ist, um da auf dem Parteitag die Leute zu agitieren. Und sie hassen es. Die Schablone bleibt aber leer, also es gibt wahrscheinlich keine innerparteiliche Auseinandersetzungen innerhalb der AfD zum Thema 68, so, das interessiert die eigentlich. Also muss nur einer sagen und alle stimmen so, das hassen sie. Und deswegen. Genau, ja. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, wollen wir vielleicht ein Musikstück hören? Wir haben jetzt so die erste Stunde rum und dann können wir ja danach nochmal stärker Richtung Österreich einsteigen. Jo. Dann hören wir uns in ein paar Minuten wieder. Jo. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Recycling. Ja, ihr hört uns hier in der November-Ausgabe. Zu Gast ist heute Lothar Gallo Bergemann. Und wir haben jetzt die vergangene Stunde über den Begriff des Populismus diskutiert, beziehungsweise des Protofaschismus, beziehungsweise über die Phänomene des sich ausbreitenden Rechtsrucks in der deutschen Politik, das unter Druck geraten der großen Parteien durch AfD. Und haben auch schon ein bisschen einen Blick geworfen in Richtung Österreich, wo ja jetzt auch kürzlich Nationalratswahlen stattgefunden haben, bei denen das österreichische Pendant zur AfD, wenn man das so nennen möchte, die FPÖ auch wieder Rekordergebnisse eingefahren hat. Also ich glaube 26% hatten die, doppelt so viel wie die AfD hier. Genau, und wir wollten jetzt so in der zweiten Hälfte unserer Sendung ein bisschen den Blick Richtung Österreich richten und sofern das möglich ist, vielleicht Vergleiche anstellen oder zumindest aber so ein bisschen Gegenstrategien diskutieren, zu schauen, wie man mit einer derart etablierten rechtskonservativen, protofaschistischen Partei in Österreich umgegangen ist in der Vergangenheit. Genau. Karate, du hattest da noch eine Frage. Du runzelst noch ein bisschen die Stirn. brauchst du noch ein bisschen Zeit, um die zu formulieren? Ich habe nicht wirklich eine Frage. Aha, da hast du was zu sagen. Ist ja schön, wenn wir nicht wirklich Antworten haben, dann passt da alles. Damit bin ich total einverstanden. Ich will. Okay. Es gibt wahrscheinlich eh auch keine Antworten. Okay. Nee, ich glaube, zwei Sachen fand ich dabei interessant. Erstens, aber das ist noch abzuwarten, dass im Vergleich sozusagen zu 99, 2000, wo großer und breiter Protest stattgefunden hat gegen die FPÖ, nach der Nationalratswahl, war das in diesem Jahr wirklich erschreckend dünn. Die SZ, also die Süddeutsche Zeitung, hat kurz vor der Wahl noch so die alten Kamellen ausgepackt über Strache, dass eigentlich alle wissen, dass er irgendwie, was weiß ich, so Wehrsportübungen gemacht hat und so ein Spaß. Das ist in Österreich überhaupt kein Thema. Und das fand ich, ehrlich gesagt, schon sehr, sehr erschreckend. Und dazu passt eben zum Beispiel auch dieses die Inszenierung von so Leuten oder von zum Beispiel der Liste Pilz, wir haben davon schon kurz drüber gesprochen, die in den Mainstream-Medien in Österreich irgendwie als links rezipiert wird oder als progressiv oder was auch immer. Und dann schaust du dir aber das Wahlplakat oder Wahlprogramm von denen an und stellst eigentlich fest, naja, die haben halt was gegen Ausländer. Und die finden Österreich irgendwie ganz toll und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann auch noch dieses blöde Zitat mit dem Silberstein und so weiter und so fort. Und es scheint fast so, als würde das, was wir hier allgemein als bürgerliche Mitte erkennen oder uns herfantasieren, in Österreich nicht mehr existent sein. Was natürlich voraussetzt, dass das jemals existent gewesen wäre. Genau. So viel, also das ist meine Nicht-Frage. Aber kannst du vielleicht nochmal Interesse haben, was zu den Protesten sagen, auf die du Bezug genommen hast vor, wann war das, als es die Proteste gegen die FPÖ gegeben hat, vor 10 Jahren, 20? Das ist, fällt sozusagen in die Endzeit von Haider in der FPÖ, als Haider noch in der FPÖ war und die FPÖ nach der Nationalratswahl 99, 2000 Regierungsbeteiligung oder an der Regierung beteiligt worden ist, gab es einfach sehr, sehr große, lang anhaltende Proteste von vielen unterschiedlichen Personen, Leuten, Gruppierungen und so weiter und so fort. Und das war in diesem Jahr überhaupt nicht wahrnehmbar, wobei die FPÖ jetzt noch nicht offiziell Regierungsbeteiligung hat, sondern das wird noch ein bisschen dauern, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass es kommt, sind extremst hoch. Und natürlich gibt es irgendwie so eine Mobilisierung, die heißt Tag X oder irgendwie so ähnlich, die dazu aufruft, am Tag der Vereidigung sozusagen nach Wien zu kommen und gegen die FPÖ zu demonstrieren. Aber das Ausmaß dieser Mobilisierung und überhaupt die Reichweite dieser Mobilisierung ist relativ überschaubar. Und vor allen Dingen auch, und ich glaube, das ist auch noch absolut anders oder im Moment noch sehr different zu Deutschland, ist, dass es, wie du schon gesagt hast, eben absolut gängig ist für alle anderen Parteien mit der FPÖ zu koalieren, zusammenzuarbeiten. Also es gibt null Berührungsängste mehr. Und auch Kurz im Grunde genommen den Wahlkampf der FPÖ betrieben hat, damit die sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, damit die danach nicht verbrannt sind und so weiter und so fort. Also da findet genau sozusagen das statt, was wir eigentlich in der ersten Stunde so ein bisschen fragend an Deutschland gerichtet haben. Genau. Nur, dass es in Österreich schon mehr oder weniger Realität ist. Kurz hat den Seehofer-Kurs gemacht, ne? War halt so, FPÖ kann nicht besser. Kann nicht besser. Ich sag, ich mache genau das Gleiche und schreibe aber halt nicht FPÖ drauf. Und das ist der Seehofer-Kurs gegenüber der AfD auch. Und Österreich zeigt halt, wo es hinführt. Es gibt den Gewöhnungseffekt. Ne? Die sitzen schon seit langem in Kommunalen, in Landesparlamenten, im Bundesparlament. Die haben schon mitregiert. Die haben auch mit der SPÖ, wie gesagt, im Burgenland schon. Da gibt es einen Gewöhnungseffekt. Das zeigt, wohin das führt, wenn es nicht möglich ist, aus der Defensive rauszukommen, also sozusagen einen Gegenpol aufzubauen, der auch sichtbar ist und zu polarisieren. Und so ist natürlich die Katastrophe noch mit den, da ist das Zerbröseln der Grünen noch weiter vorangetrieben, weil dieser Pilz, es ist ja im Grunde der Boris Palmer von Österreich, nur noch also mit deutlich mehr Anhang, und er es tatsächlich geschafft hat, die Partei kaputt zu machen. Und das muss natürlich eine besondere Genugtuung sein für die FPÖ. Jetzt ausgerechnet die Grünen, die sie so hassen, jetzt praktisch kaputt sind in Österreich. Und stell mir vor, wie die AfD gejubelt hätte, wenn die Grünen aus dem Bundestag geflogen wären. Also das potenziert das alles, zeigt alles in der Defensive. Ich bin nun kein Spezialist für österreichische Verhältnisse, aber an dem, was ich wahrnehme, da ist man eben schon seit Jahrzehnten in der Defensive. Seit Jahrzehnten in der Defensive. Diskutiert, aufgeregt, gut. Kleine Einschränkung, Van der Bellen, die Wahl, immerhin, 52%. Und es war eine denkbar große Koalition, also von Konservativen, von wirklich sehr Konservativen bis zu Linksradikalen, die alle sozusagen den Van der Bellen gewählt haben, nicht weil sie ihn so toll fanden, sondern weil sie den Hofer noch schlimmer fanden. Das war eine gewisse, aber das hat man mit gewisser Erleichterung registriert, aber doch nur mit gewisser Erleichterung, weil 48% für Hofer, Katastrophe. Und die Vorstellung, dass es damit gelaufen sei, was ja in bürgerlichen Medien zum Teil dann Hurra und alles ist gut, die ist halt falsch, ja, die hat sich erwiesen. Das war ein gewisser, man wird schon nochmal sagen, gewisser Sieg mit diesem Van der Bellen, aber es trägt halt nicht auf Dauer. Das trägt nicht auf Dauer. Da, weil das ist auch ein Hinweis darauf, dass das Problem viel tiefer sitzt als viele auch gutmeinende bürgerliche Leute, seien sie Medienschaffende, seien sie Politiker und so, das überhaupt kapiert haben bis jetzt, wie tief das Problem ist. Will das in Holland die Wahl? Ach, wie war man froh? Wilders ist gescheitert. Nee, Wilders ist überhaupt nicht gescheitert. Er hat noch 3-4% mehr Stimmen gehabt. Und der Rutte hat im Grunde seine Politik vertreten. Er hat im Grunde seine Politik auch in Holland eine Rechtsentwicklung weiter nach rechts. Und es wird bejubelt in den Medien unter der Überschrift, Wilders ist gescheitert. Das ist blind. Ja. Ich meine, bei Le Pen war das ja ähnlich. Die hat es ja auch mal in der Stichwahl geschafft. Ja. Was ja auch dann das französische Pendant ein Stück weit vielleicht ist. Wobei die offenbar, ich weiß auch zu wenig jetzt über Frankreich, aber was man so hört, kriegen die sich jetzt offenbar massiv in die Haare im Front National. Im Front National, und die Le Pens Position scheint angegriffen zu werden. Das ist interessant, aber ich bin jetzt kein Frankreich-Spezialist. Ich glaube, was noch ganz exemplarisch sein wird oder spannend anzugucken ist, dass Van der Bellen irgendwann mal gesagt hat, dass er der FPÖ sozusagen die Vereidigung als Regierung verweigern würde. Ja. Und ich glaube, da wird in den kommenden Wochen eine beeindruckende Szenerie entstehen und herauf wachsen. Ja, das wird wirklich nochmal spannend, weil wenn er das macht, was er gesagt hat, dann müsste er da kontra gehen. Ja. Und irgendwie ist das vielleicht auch so der Spannungsbogen zwischen staatlich verordneter Antifaschismus in Deutschland und plötzlich gibt es aber dann einen demokratisch gewählten Faschismus. Ja. Es scheint irgendwie an der Szenerie irgendwie exemplarisch genau das Spannungsfeld aufzugehen. Genau. Aber was ich noch ganz interessant finde jetzt, wenn man nochmal die ÖVP anguckt und die Kopie der FPÖ, dass es da ja insofern aufgegangen ist, als dass die ÖVP einfach nochmal mehr Stimmen gekriegt hat und die FPÖ, glaube ich, auch, oder? Haben die beide mehr Stimmen gekriegt? Kann mich mal jemand kurz korrigieren? Die FPÖ? Nee, FPÖ und ÖVP, haben die beide mehr Stimmen gekriegt oder wer? Ah, oder ob die zugewonnen haben. Ja, haben die zugewonnen oder gleich stark geblieben? Wenig. Also wer hat wenig zugewonnen? Ja, genau in Zahlen muss ich jetzt googeln. Nee, aber was ich in der Hinsicht interessant finde, ist, dass ja Seehofer, wie du auch gesagt hattest, ja auch diese Strategie fährt, der AfD alles wegzunehmen. Aber Seehofer ja das schlechteste Ergebnis seit 1946 oder so für seine CSU in Bayern gekriegt hat. Ja. Das heißt, interessanterweise ist da und auch in Sachsen, ich meine, Tillich ist jetzt zurückgetreten, weil er da auch so viel eingebrochen hat bei der großen Partei in Sachsen, der CDU. Es scheint, in Deutschland ist diese Strategie ja beides mal extrem gescheitert. Und die Landtagswahlen davor haben sich ja auch eher die Merkel-freundlichen Leute durchgesetzt oder mehr oder weniger durchgesetzt. Und ja, das ist, finde ich, auch nochmal ein interessanter Unterschied, der mir jetzt aufgefallen ist. Also wie du das, vielleicht liegt das wirklich an dieser Gewöhnung in Österreich, dass diese Partei einfach noch schon viel, viel länger da ist, dass dann einfach beide ganz gut dabei wegkommen, wenn man sich dann die rechtsextremistischen Positionen zu eigen macht und nicht auf Kosten der Union, wie das in Deutschland noch ist. Ich meine, das war jetzt das erste Mal, dass die AfD wirklich stark war zu einer Bundestagswahl. Und ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber das ist ja trotzdem interessant, weil man ja auch oft dann sagt, naja, dann wählen die halt das Original, die Leute. Ja. Das heißt, dann braucht man die CDU auch nicht mehr, dann kann man einfach die AfD gleich wählen. Und in Österreich scheint es ja ein bisschen anders zu sein. Oder in Deutschland, weiß ich nicht. Aber das fand ich nochmal ganz interessant, wo du es jetzt gesagt hattest. Ja, nein, die FPÖ, da ist der Gewöhnungseffekt. Und dann hatte die FPÖ natürlich etwas... Sie hatte etwas, was der AfD bis heute fehlt, nämlich eine strahlende, geliebte Führerfigur mit dem Haider. Der Haider ist ja ganz wichtig gewesen für den Aufstieg und die Verankerung der Partei. Weil zum Teil gibt es eine richtige Heiligenverehrung ums Jörgl, um den Haider. Und der war halt genau das, was solche Parteien letztendlich dann auch noch brauchen, um sozusagen der Punkt auf dem I ist, nicht wahr? Das I-Tüpfelchen noch ist für solche Parteien, nämlich einen charismatischen, geliebten Führer zu haben. Das fehlt der AfD noch. Und das hatten die. Und ich denke, dass auch jetzt die jetzige FPÖ durchaus noch gar nicht erklärbar wäre, ohne diese Phase mit dem geliebten Führer, der sein Volk liebt und das Volk liebt ihn. Das ist auch noch ein Unterschied zu Österreich. Der auch die passende Geschichte mitbringt mit seinem Bärental und seinen Eltern. Ist einer von uns, das ist einer von uns. Ja. Und man mag ihn. Ja, so eine Figur fehlt noch zum Glück in Deutschland, aber stehen ja welche in den Startlöchern. Ja, aber sehr interessant. Also die Frage ist, ob sich jetzt das eben noch in der AfD weiter herauskristallisiert und trotz der Spaltung, die jetzt die Petri macht, ich meine, das hat auch wirklich Medienaufmerksamkeit nicht wirklich erregt. Ja. Sie hat die E-Mail-Adresse eh schon vorher oder die Internetadresse eine Weile vorher gekauft. Die blauen D. Ja. Ja. Und die letzten beiden Spaltungen waren für die AfD alles ziemlich entspannt. Ja. Und trotzdem ist natürlich, wer da jetzt für die AfD solche Führer, Volksführerfigur werden könnte, weil es ja eigentlich auch so faschistische oder protonationalsozialistische, wie auch immer, Bewegungen auszeichnet, dass es eben sowas, eine Art Führerfigur eben gibt, was sich bei der FPÖ eben schon zeigt. Oder auch, dass der Parteivorsitzende ist doch auch schon seit 15 Jahren oder so. Der Strache. Ja, Strache, also auch schon Ewigkeiten, der Parteiführer. Und wer das dann halt in der AfD werden könnte. Gut, die ist vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber da wird sich schon auch nochmal jemand finden, wenn das die Weigel ist, so whoever, die dann nochmal, oder der, die dann, ich meine, der Höcke, der ist natürlich auch total insofern charismatisch, als dass er diese ganzen, den Mob ziemlich gut mobilisieren kann. Ja, Bei Pegida und so hat das natürlich sehr, sehr gut funktioniert. durch seine, ich meine, das ist ja eigentlich, seine Reden sind ja eine Parole nach den anderen, wo man dann immer schön gut mitschreien konnte und so, aber das ist ja, glaube ich, auch noch ein interessantes Moment, dass man, dass die durch solche Sachen immer stärker werden. Also man findet jetzt halt irgendwie so eine charismatische Figur, wer das jetzt auch immer sein mag, wird sich schon immer mal jemand finden. Und dass man dann nochmal so einen Schwung kriegt. Also einen Schwung an Stärke. Ja. Möglicherweise hält auch die AfD gar nicht zusammen, aber das ist jetzt Spekulation, weil ich sehe da auch also große Widersprüche innerhalb der AfD. Also so eine Alice Weidel mit ihrem dezidiert neoliberalen Kurs verträgt sich, glaube ich, auf Dauer nicht mit dem Björn Höcke, mit dem dezidiert nationalsozialen Kurs. Mir ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, wie sowas auf Dauer unter einem Dach zusammenbleiben kann. Also solange sie Erfolge erzielen, der Erfolg schweißt irgendwie immer zusammen, das ist klar. Auch mit der Petri-Geschichte jetzt, man munkelt ja, dass im Dezember, haben sie, glaube ich, Bundesparteitag, dass es da hoch hergehen wird, dass dann die ganze schmutzige Wäsche gewaschen wird. In NRW hat Petri Pretzel ja wohl auch mehr Rückhalt, weiß nicht genau. Aber wie auch immer, ein, glaube ich, prinzipiell denkbares und überhaupt nicht beruhigendes Szenario wäre, dass sich die nochmal trennen und es dann wirklich eine Partei gäbe, die, ja, also wo man wirklich sagen muss, es ist eine Nazi-Nachfolgepartei, die aber wesentlich mehr Stimmen hätte als die NPD, die eine wesentlich stärkere Basis hätte. Und es gäbe, und die vielleicht, ich spekuliere jetzt, vielleicht so bei 8% liegt bei bundesweiten Wahlen und in Sachsen und Sachsen-Anhalt bei 15-18%. Und das ist dann wirklich eine stramm rechte, ich sag mal AfD-CSU-Partei gibt, die Wert darauf legt, dass sie sich von Nazis getrennt habe, die aber den Diskurs auch nochmal nach rechts verschiebt. Also sag mal so eine 8%-Partei, wo man wirklich sagen müsste, das sind Nazis. Und so eine jetzt 25%-Partei, wo man sagen muss, die stehen rechts von der heutigen CSU. Das wäre ein Szenario, das ich mir zumindest leider vorstellen kann. Ist vielleicht aber zu viel der Spekulation. Aber das Potenzial ist da. Das Potenzial ist da. Aber was ich nochmal interessant fand, weil du das mit dem Neoliberalismus angesprochen hast, dass ja auch vielleicht noch so ein Unterschied zwischen FPÖ und AfD insofern ist, was für eine Wirtschaftsordnung denn da skizziert wird. Und man ja, glaube ich, ja wirklich bei der FPÖ sowas sagen könnte wie so eine völkisch-nationale, whatever, sozialistischere Idee, die dann noch der Schwesterpartei AfD insofern entgegensteht, die ja durchaus noch so neoliberale Versatzstücke hat, ja auch noch ein bisschen aus der Geschichte mit den ganzen Wirtschaftsprofs und so, die ja auch jetzt irgendwie irrelevant Geschichte geworden sind und damit dann noch ein bisschen sich eingeschrieben hat in die Programmatik und bleibt abzuwarten, wenn die dann wirkliche Programme liefern müssen, ob für was sie sich da mehr entscheiden, weil natürlich so ein bestimmter Volksgemeinschaftsgedanke sich ja mit dem Neoliberalismus insofern erstmal ein bisschen widerspricht, absolut, mit offenen Warenströmen und solchen Sachen. Und ja, keine Ahnung, ob ich meine, das ist einfach so absurd, wie denn die Berichterstattung immer insofern ist, ja, jetzt der wirtschaftskonservative Flügel mit der Petri sei jetzt abgedreht und jetzt bleiben wieder anderen zurück. Ich meine, als Lucke weg war das schon, ja, der wirtschaftskonservative Flügel ist jetzt weg, dann war Petri der Nazi. Ja. Oder die Schmuddelkandidatin, jetzt ist Petri die Gute und jetzt ist der Höcke der Böse und dann ist es einfach so, ja, es war halt immer schon, es ist halt so ein Mashup oder so eine Zusammenkunft von Leuten, die erstmal auf alle Fälle keine Berührungsängste mit Nazis haben und Neonazis damit auch mit insofern ganz gut klarkommen, mit denen zusammenzuarbeiten, wie wenn sie jetzt alle das sind, aber ich glaube, es war ja schon durchaus zwei Drittel, die dann aus Burschenschaften und whatever jetzt aus so echt so einem stramm rechten Milieu kommen und dann ist das eine Drittel, was dann eben kein Problem hat mit Protofaschisten, Protonazis oder Neonazis zusammenzuarbeiten. Was man ja auch bei der Pegida und so immer wieder gut, ganz gut sieht. Die, nach Pegida gibt es dann ja dann einen anderen Lauti-Wagen, wo dann AfD spricht, weil sie ja mit Pegida nicht direkt zu tun haben, aber das gleiche Publikum ansprechen. Ja, wir wollten nochmal zu was tun kommen. Sind wir schon so weit? Okay, hier gibt's, das ist immer eine Frage. Ja, viele unserer Sendungen sind immer so ein bisschen, weil eigentlich ist gezielt, sind unsere Sendungen meistens so konzipiert, dass es immer schlimmer wird. Insofern, dass je mehr man drüber nachdenkt, es einfach immer furchtbarer ist. Und wir die letzten Male immer so ein bisschen verpasst hatten, nochmal stärker irgendwie Ideen dazu zu entwickeln, was dann heißen könnte, eine schon durchaus einfach, noch, es muss ja nicht immer linksradikal sein, aber eine anti-aufklärerische, eine demokratische, eine liberalere, whatever, Antwort zu finden. Und das wäre natürlich auch jetzt die Herausforderung an uns nach dem heutigen Gespräch, was uns denn davor schwebt. Ich glaube, erstmal können wir ja Sachen sehen, die eindeutig gescheitert sind. Ich meine, nicht zuletzt die Frankfurter Buchmesse war wahrscheinlich sehr exemplarisch dafür, wie es nicht geht. Kannst du das genauer sagen, bitte? Also dort waren halt entsprechende Gestalten eingeladen und es hat zu tumultartigen Szenen geführt. Es wurden aber auch Stände attackiert und zerstört. Es gab auch körperliche Auseinandersetzungen, wobei da irgendwie unklar ist, was da genau gelaufen ist. Da gibt es irgendwie mehrere unterschiedliche Sichtweisen. Auf jeden Fall waren relativ viele Leute auch, die zur identitären Bewegung gehören, dort anwesend und haben entweder Lesungen, Vorträge geschützt und oder eben Gegenteiliges gemacht. Und die Leitung der Frankfurter Buchmesse hat sich in einer Stellungnahme danach eben nicht, oder sie hat sich sehr eindeutig dahingehend positioniert, dass sie gesagt hat, ja, wir stehen für Pluralität ein und müssen immer wieder den Dialog suchen und können jetzt nicht auf einmal irgendwie alle Türen zumachen, weil das ist ja ganz wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und das nach den Tagen und den Ereignissen schien eigentlich ein offener Affront zu sein an all die Leute, die was abgekriegt haben. Also das vielleicht so als Negativbeispiel. Also ich denke, was tun? Als erstes muss man dieses ganze Geschwätz von die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen und so weiter erstmal vergessen. Ja. Niemand muss deswegen, weil es ihm schlecht geht, weil er Hartz IV kriegt oder weil er irgendwie chancenlos ist, muss niemand zum Faschisten, Protofaschisten, Reaktionär werden. Man kann durchaus auch vielleicht zum reflektierten Kapitalismuskritiker werden. Das steht also nie, das gibt keinen Automatismus. Das Erste. Rassisten sind Rassisten. Das muss man auch so benennen. Und da muss man ganz klar Position beziehen und nicht irgendwie, ach Gott, ja, irgendwie muss man die Leute ja verstehen. So, nein, man kann sie nicht verstehen. Man darf sie nicht verstehen. Und das Zweite ist, ja, soziale Kämpfe muss man führen. Also für bezahlbare Mieten, für Kindergartenplätze, das ist alles, das sind wichtige Kämpfe, die muss man führen, immer unter jeder Bedingung und zwar aus einem einzigen Grund, nämlich weil der Mensch ein Mensch ist, Punkt. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Forderungen, also bezahlbare Mieten, mehr Kindergartenplätze, wunderbar auch gehen in der Kombination, aber nur für Deutsche. Und Flüchtlinge raus. Ja, ich will das schon alles, aber Flüchtlinge sollen raus. Und je weniger es von denen gibt, umso mehr sind doch, besser sind doch meine Chancen. Das ist erstmal ein nicht von der Hand zu weisender Gedanke, den er nachvollziehen kann. Und deswegen reicht diese Agitation, die gut gemeinte Agitation gegen AfD und Co. in der Richtung, jetzt, die sind ja alle neoliberal, nicht aus. Deswegen haben die Gewerkschaften ja auch zunehmend ein Problem mit großen Teilen ihrer eigenen Mitgliedschaft. Ja? Weil solange ich nur sage, ja, ich bin für bestimmte soziale Verbesserungen oder gegen soziales Elend, ja, da kriege ich von allen Seiten die Zustimmung. Wie argumentiert man zum Beispiel als Gewerkschaft, als Verdi, IG Metall, als DGB, wie argumentiert man denn gegen eigene Mitglieder oder zum Teil auch Betriebsräte, die sagen, ja, ja, ich will das alles, aber bitte nur für Deutsche. Das heißt, da muss auch jetzt bei den Gewerkschaften zum Beispiel muss ein neuer Zug rein. Ich hatte letztens gerade eine spannende Diskussion. Ich war in Potsdam bei den Bundesarbeiterinnentagen von Verdi und da wurde das genau thematisiert. Ja, wie gehen wir eigentlich um? Wie gehen wir um mit unseren eigenen Mitgliedern da? Und dann war eigentlich klar, dass dazu mehr gehört, als nur die sozialen Forderungen zu stellen, sondern man muss auch eine klare antirassistische Aufklärungsarbeit machen innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb der Betriebe. Das ist eine ganz neue Herausforderung, der sich zum Beispiel die Gewerkschaften stellen müssen, der sich kaum noch stellen. Hin und wieder ist die Gewerkschaftsjugend da schon mal ganz gut, aber das ist noch ein Punkt, der außerordentlich unentwickelt ist. Weil nur mit sozial, also ein Kollege sagte dort, da stand die Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn sich der nationalsoziale Flügel durchsetzt in der AfD und irgendwann AfD-Funktionäre oder Parlamentarier zu uns als Verdi sagen, was wollt ihr denn? Wir unterstützen alles, wir finden das toll, was ihr alle fordert. Wir unterstützen euch in der Tarifrunde. Wir sind auch der Meinung, dass ihr höhere Löhne braucht. Wir sind der Meinung, das Rentensystem muss verbessert werden und so weiter. Was machen wir denn dann? Und dann sagt er, ja, dann stehen wir mit dem Rücken an der Wand. Ja, dann stehen wir mit dem Rücken an der Wand, jetzt als Gewerkschaft, wenn wir dazu nicht mehr zu sagen haben. Weil du musst dann sagen, aber für alle Menschen. Gutes Leben für alle Menschen. Das muss eine Position sein. Dazu muss ich ganz viel ändern. Zum Beispiel in den Gewerkschaften. Das ist nur ein Feld, weil ich da ein bisschen aktiv bin oder war. Das ist so eine der Herausforderungen. Ja. Ja, ich würde, glaube ich, auch an einen Punkt anschließen. Diese Aufklärungsarbeit hat ja irgendwie zweierlei Momente. Ja. Einerseits für alle mehr oder weniger sich auf Demokratie oder irgendwas Besseres beziehenden einmal zu zeigen, also was steht eigentlich auf dem Spiel? Ja. Also was steht eben dadurch, dass die FPÖ, die AfD jetzt so stark sind? Also was steht auf dem Spiel im Sinne von so einer historischen Kontinuität, dass man weiß, was da passieren kann? Ja. Auch mit Parteien, die scheinbar doch nicht so schlimm sind. Ich meine, es ist einfach so absurd, wie ähnlich bestimmte Mechanismen immer noch funktionieren, wobei man doch eigentlich weiß, dass die NSDAP ähnlich schlau funktioniert hat. Mhm. Man war ganz nett, man war sozial und dann auf einmal so, ja, das sind die dann eben dann Nationalsozialisten geworden oder waren es immer schon, aber dann am Anfang eine andere Strategie gefahren und man jetzt damit ja erstmal wieder eine ganz andere parlamentarische Bedrohtheit durch Protofaschismus hat. Also auf der Straße hat man das ja schon immer und viel, viel länger. Seit den 90ern und natürlich auch schon vorher. Und jetzt auch parlamentarisch sieht, dass das wieder möglich ist oder dass das, was immer schon irgendwie in der Bevölkerung verbreitet war, jetzt auch parlamentarisch sich ausdrücken kann, weil man jetzt halt wieder rassistische Positionen vertreten kann, ohne Rassist zu sein, um das jetzt so zuzuspitzen. Also das heißt, es ist ein parlamentarischer Angriff auf den demokratischen Staat, so schlecht er auch sein mag, irgendwie damit möglicher wird oder potenziell denkbarer wird. Und gleichzeitig kann sich diese Aufklärung ja nur an all jene richten, die noch aufklärungsbereit sind. Also es ist ja die zwar irgendwie rassistische Positionen manchmal vertreten mögen, aber keine Rassisten sind oder die noch irgendwie an sowas wie universelle Menschenrechte, Menschenwürde oder so festhalten. Das heißt eben da noch das Bewusstsein dafür zu schaffen, was auf dem Spiel steht, wie man sich nicht engagiert. Und eigentlich hast du ganz gute Hinweise dafür auch nochmal gegeben, dass diese Polarisierung auch zwischen, du hast, ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast, aber auch so ein bisschen so zwischen Menschlichkeit und Barbarei oder sowas, eine Art, was eben hier auf dem Spiel steht, dass es auch eben diese Polarisierung geht und alle, beispielsweise aus dem Bereich der Sozialarbeit, lehrt, dass man den nationalsozialistischen Gedanken oder so am besten, so schlecht das auch immer sein mag, dadurch entgegentreten kann, indem man eben ganz klar Stellung dagegen bezieht, nicht damit spricht. Deswegen hatten wir auch am Anfang der Vorbereitung nochmal mit geschnackt und dann ist uns noch diese Kolumne von Sibylle Berg oder so eingefallen, genug geredet. Mhm. Also das ist eben, was die Antifas auf dem Land schon ewig lange wissen, dass man eben mit den ganzen Nazis vor der Tür nicht reden kann, dass man das auch akzeptiert in der Politik, dass man mit AfD immer verliert, wenn man mit denen spricht. Und es wird jetzt höllisch viel Präsenz, noch mehr Präsenz von Stimmen der AfD geben. Es wird noch normaler sein, dass man mit denen spricht. Ja. Und auch wenn das selber mit die Leute, die dann sprechen, keine Nazis sein mögen, sie arbeiten mit Nazis zusammen und vertreten protofaschistische, protonationalsozialistische Positionen. Das heißt, da hat man eine andere Normalität. Also das, was immer so nett als Mitte oder so bezeichnet wird, ist dann halt das. Ist dann halt jetzt die Mitte. Genau, also das vielleicht nochmal so, also diese Frage der Polarisierung und der falschen Gemeinmachung. Also mit dem Volk kann man sich nun mal in der gegenwärtigen Lage nicht gemein machen und auch nicht also sich als positive Referenz drauf beziehen. Und das ist ja also den Linken auch antifaschistischen Gruppen, die dann von Massenbasis und whatever sprechen, noch nicht bewusst genug oder denken nicht, dass es eine Gefahr ist, sich genau auf das zu beziehen. Also um mal ein Bild aufzumachen, grob, das ist jetzt nicht sehr belegt durch jetzt empirische Zahlenmaterial, das ist so eine Gefühlssache, ich glaube, da liegt nicht ganz falsch. Einfach mal ein eingängiges Bild aufzumachen. Ein Drittel der Leute kannst du total vergessen, die sind vollkommen argumentationsresistent. Ein Drittel schwankt und ein Drittel würde ich erstmal sozusagen potenziell zum humanen Gegenpol rechnen. Und welche Leute sind die interessantesten für eine emanzipatorische Gegenarbeit? Die uninteressantesten ist das erste Drittel, das argumentationsresistente erste Drittel. Da sollte man keine Zeit und Lebensenergie drauf verschwenden. Mit denen kann man auf absehbare Zeit nicht reden. Energie sollte man darauf verschwenden, insbesondere auf das Drittel, das ich schon als einen potenziellen humanen Gegenpol bezeichnen würde. Und natürlich dann auf die Schwankenden. Die Schwankenden sind immer interessant, aber die schwanken dahin, wo die Pole am stärksten sind. Also für Ideologiekritiker oder Leute mit emanzipatorischem Anspruch ist eigentlich das Drittel der Leute, die sich darüber aufregen, dass die AfD so groß wird, die das ganz schlimm finden und die Angst haben, von die Zukunft. Für die, das ist das Interessanteste. Weil mit denen muss man arbeiten. Da muss man erstens das Gefühl schaffen, raus aus der Defensive. Nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern raus aus der Defensive, offensiv vertreten. Es muss eine Stimmung geben, die gibt es zum Teil schon, es ist ja auch nicht, ich will ja nicht alles schlecht reden, die gibt es zum Teil, aber die Stimmung muss noch größer werden, wo irgendwer sein Maul aufmacht und irgendein menschenfeindes, sexistisches, rassistischen Mist erzählt, sei es in der Straßenbahn, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Mensa oder wo auch immer, muss sofort Kontra gegeben werden. Sofort. Der Alltag ist in vieler Hinsicht das Wichtigste. Der Alltag ist es wie die kleinen, sozusagen vermeintlich so kleinen Alltagsbegebenheiten. Wenn einer rassistische Scheiße labert, muss er Kontra kriegen. Und das muss erstmal. Es muss klar sein, sowas bleibt nicht unwidersprochen. So macht man auch die Schwankenden. So beeinflusst man auch die Schwankenden in die richtige Richtung. Und dann muss man natürlich auch unter den Gutmeinenden, sagen wir mal, da müsste natürlich auch viel mehr Ideologiekritik verbreitet werden und letztendlich auch Kritik der politischen Ökonomie. Weil das ist ja schön und gut, wenn ihr was für Flüchtlinge macht. Es ist auch klasse, dass ihr das macht und Respekt und so weiter. Aber gut sein wollen, auf Dauer gut sein, geht vielleicht gar nicht unter diesen kapitalistischen Rahmenbedingungen, was da gerade los ist mit der Krise. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr verstehen, warum eigentlich dieses System so in der Krise ist, was das mit der Kapitalverwertung zu tun hat, zum Beispiel. Oder wenn AfDler sagen, wenn ein Staat seine Grenzen nicht schützt, dann ist er doch gar kein Staat mehr. Dann zerbröselt er ja. Na, da haben die doch recht. Da haben die doch recht. Und sagen, das ist aber kein Argument für den Staat, sondern das ist ein Argument genau zu hinterfragen, ob eigentlich Menschlichkeit auf Dauer funktioniert im Zusammenhang von Staat, Nation und Kapital. Also solche Fragen muss man, glaube ich, versuchen zu verbreiten, also mehr Ideologiekritik, mehr Kritik der politischen Ökonomie zu verbreiten auf eine Art und Weise, die auch mehr Leute anspricht. Schön, dass Menschlichkeit dir wichtig ist, aber vielleicht müssen wir ein bisschen tiefer darüber nachdenken, welcher Veränderungen es alles bedarf, damit Menschlichkeit auf Dauer auch tragfähig wird. Ich glaube, dass die Verbreitung von Ideologiekritik eine enorm praktische Aufgabe ist im Moment. Eine enorm praktische Aufgabe. Und nicht die Zeit verschwenden auf das Drittel, das völlig resistent ist, sondern die Zeit nutzen für diejenigen, die ansprechbar sind und die Angst haben vor der Situation und die gerne was ändern wollen, weil sie sich davor grausen, wenn sie angucken, wie die Welt wird mit Trump und mit Brexit und mit Le Pen und mit der FPÖ und jetzt in Tschechien das Wahlergebnis und so. Die davor Angst haben und die dagegen was machen wollen, das sind die Leute, auf die muss man sich konzentrieren, das sind die Hoffnungsträger. Das war doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil ich denke, von der Zeit her sind wir eigentlich am Ende. Was meint ihr? Ja, so langsam. Gibt es gleich noch ein bisschen Musik zum Ausklang. Okay. Lieber Lothar, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich habe auf alle Fälle einiges Gutes gelernt, Wichtiges gelernt. Und bin sehr froh. Okay, ja, danke auch. Ja, danke für die Einladung, war sehr nett hier. Danke, dass es spontan so geklappt hat. Ja. Es war wirklich sehr kurzfristig, danke. Ja, freut mich. Das war nur auch ein Zufall, dass ich gerade in Hamburg war, aber es hat ja geklappt. Also, du bist herzlich eingeladen, wenn du nächstes Mal in Hamburg bist, wieder bei uns vorbeizukommen. Okay, da müsst ihr einfach den Newsletter von Emmafree www.emanzipationundfrieden.de sehr gut, danke. Abonnieren und dann kriegt ihr das mit, wo ich überall auftrete. Okay, ja, das ist auch unseren Hörenden wärmstens ans Herz gelegt. Vielen Dank. Ja, genau, das wollte ich auch nochmal darauf hinweisen. Das ist ein großes Repertoire an Audiobeiträgen auch von dir, die man dann nachhören kann. Genau, vielleicht diese Sendung. Und wird nicht da nur von mir, auch von denen. Wir laden ja nach Stuttgart immer interessante Referentinnen ein und auch von denen gibt es viel. Also auf unserer Seite gibt es mittlerweile relativ viele Audios zu hören. Nicht nur von mir, auch von anderen. Ja, okay. Genau, und uns dann vielleicht auch bald in Auszügen oder so. Auf jeden Fall auf freieradios.net werdet ihr hier die Sendung finden. Genau, dann auch vielleicht auch mal hier und da in der Wiederholung. Das war Recycling. Okay. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Ciao.